heute pack ich, morgen koch ich, übermorgen mach ich dem König ein Kind. Und ich weiß, es wird ihm gefallen, weil ich weiß, wie Könige sind. Heute pack ich, morgen koch ich, übermorgen mach ich dem König ein Kind. Und ich weiß, es wird ihm gefallen.